Das Ende der NS-Herrschaft in Deutschland stand unmittelbar bevor. Am 7. Mai 1945 meldete Radio Luxemburg: Die Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde fand nach den Meldungen von Korrespondenten in der vergangenen Nacht um 2.41 Uhr statt. Der Chef des Wehrmachtsführungsstabes, Generaloberst Jodl, unterzeichnete die Kapitulation für das Deutsche Reich. General Bedell Smith, der Chef des Stabes, General Eisenhower, für das alliierte Oberkommando. Für die Sowjetunion unterzeichnete General Suslapparov. Für Frankreich General Cebé. General Eisenhower war bei der Unterzeichnung der Kapitulation nicht anwesend. Er empfing jedoch unmittelbar danach Generaloberst Jodl und Generaladmiral Friedeburg. General Eisenhower richtete an die beiden deutschen Bevollmächtigten mit allem Nachdruck die Frage, ob sie die Deutschland auferlegten Kapitulationsbestimmungen in allen Teilen verstanden hätten und ob diese Bestimmungen ausgeführt werden würden. Die deutschen Bevollmächtigten antworteten, sie hätten die Kapitulationsbestimmungen verstanden und die Bestimmungen würden ausgeführt werden. In Epsi durften sich am Tag der Kapitulation noch einmal kriegsgefangene deutsche Soldaten zu Wort melden. Das Ende des deutschen Widerstandes ist gekommen. Heute Mittag um 2 Uhr gab der deutsche Außenminister Graf Schwerin von Krosigk bekannt. Auf Befehl von Großadmiral Dönitz hat das deutsche Oberkommando die bedingungslose Waffenstreckung der gesamten deutschen Armee erklärt. In dieser ernsten, aber hoffnungsvollen Stunde drängt es die deutschen Soldaten in alliierter Kriegsgefangenschaft mehr denn je, zu ihren Angehörigen zu sprechen. Als erster grüßt der Unteroffizier Hans-Georg Fuchs aus Eckartsberge, Deutsch-Krone-Pommern, seine Mutter und Geschwister. Hier spricht Unteroffizier Hans-Georg Fuchs aus Eckartsberge, Deutsch-Krone-Pommern. Liebe Mutter und Geschwister, ich grüße euch aus amerikanischer Gefangenschaft. Liege in England im Lazarett und geht mir sehr gut. Macht euch bitte keine Sorgen um mich. Wünsche euch Lieben alles Gute, auf ein baldiges Wiedersehen. Es grüßt euch Hans. Die beiden Sender Epsi und Radio Luxemburg, die von Amerikanern und Briten gemeinsam betrieben wurden, scheinen zumindest einen Teil ihrer taktischen Ziele erreicht zu haben. Auch wenn die Aufrufe zur freiwilligen Übergabe von Städten unbeachtet blieben. Konrad Pütter berichtet, dass eine Vielzahl von übergelaufenen Soldaten die Sendungen aus Luxemburg als Grund für ihr Desertieren angab. Diese Einschätzung bestätigt eine Befragung, deren Ergebnisse der Rundfunkhistoriker Ansgar Diller 1998 veröffentlicht hat. Sie wurde Ende April, Anfang Mai 1945 von zwei amerikanischen Sozialforschern in Bad Hersfeld, Marburg und Eschwege durchgeführt. Es sollte dabei ermittelt werden, so Diller, ob sich vor allem die amerikanischen Rundfunksendungen in Richtung Drittes Reich finanziell gerechnet hatten oder nicht. Über die Hälfte der Befragten gab an, alliierte Sender gehört zu haben. Die populärsten Programme kamen dabei von Radio Luxemburg und der BBC. Auch wenn die Ergebnisse einer Befragung direkt am Kriegsende nur mit großer Vorsicht zu bewerten sind, so machen sie doch eines deutlich. Die deutschsprachigen Sender der Alliierten wurden eingeschaltet. Das Abhörverbot war trotz drastischer Strafen wenig wirkungsvoll. Das letzte deutschsprachige Programm des amerikanischen Rundfunksenders in Europa.